Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Daryl Ferrandino und JD Vance. We'll be right back. you can hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can hide. Gonna find you and make you want me. Monday. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Daryl Ferrandino und JD Vance. Sputnik Heimspiel. Yeah. dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Daryl Ferrandino und JD Vance. Sputnik Heimspiel. Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hable, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Es un secreto, de tu mirada y lo mío un presentimiento. Como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y lo mío un presentimiento. Como un ángel que me decía, es un secreto. Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Ooh, we work it out, make it fun, make it better. Gotta get a ooh, we work it out, makes Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Daryl Ferrandino und JD Vance. Bien.